ist doch so kalt. Zurück in deinen Schoß, denn du wirst niemals alt. Von all den leeren Körpern bleibt dir nur die Erinnerung. Verträgst alles Leben, kriegst meine Seele, doch bist nie dein Schweigen. Warte nicht darauf, dass ich sage, was ich kaum zu denken wage. Wie weit bist du noch schweifen? Doch denn ist mal das Glück zu ergreifen. Wohl ein Herz auf mich kann kein Zuhause sein. Zerreiß deines Lebens, verlass in dein Heim. Alles sage, dann kann ich mir sicher sein. Wird mein Körper nicht mehr. Weil ich nicht mehr weiter will, ich lach.